Subito la parola al professor Benedict, poi faremo un piccolo intervallo e poi concluderemo con le comunicazioni che dovrebbero essere tre: il professor Esposito, la professoressa Eva Kosischi e poi il professor Aurelio Rizzacasa. C'è qualche altro che deve parlare? Credo di no. Quindi mi sembra siano questi tre, no? Penso. Sono questi qui che appunto sono scritte qui. Va bene. Allora, il professor Benedict, che insegna filosofia nell'Università di Vienna, parlerà sul tema Kritische und emphatische Offenbarung, Überwindung von Egozentrismus und Tod Gottes. Sono argomenti di cui il professor Benedict si è già occupato in numerose e importanti pubblicazioni. Quindi, bitte, Herr Professor, wenn Sie anfangen. Sehr geehrten Herrn Vorsitzenden, sehr geehrte Damen und Herren, der eben von Herrn Kollegen vorgetragene Titel wird in zwei Hauptgedanken präsentiert. Zunächst kritische Offenbarung mit Blick auf Kant und zweitens emphatische Offenbarung mit Blick auf Heidegger. Zunächst der erste Hauptgedanke, jeweils in sieben Abschnitten. Vernunft und Offenbarung nach Leibniz, kollektivem Subjekt. In seiner Table de Definition zwischen 1702 und 1704 legt Leibniz ein Gerüst fest, welches er schon mehr als 10 Jahre zuvor im tridentinischen Katechismus für Lutheraner einerseits und in seiner Konzeption der Dynamik natürlicher Gesellschaften andererseits exponiert hatte. Zeigt er also im Aufriss natürlicher Gesellschaften und ihre Infragestellungen durch künstliche oder aber durch soteriologisch bestimmte, dass sich religiöse Sozietäten auch ohne Offenbarung katholisch, gleich wie eine kollektive Person, konstituieren, so distanziert er andererseits Offenbarung, Mysterium ohne Vernunfteinsicht als Aberglauben. Die Spannung von Aberglauben, Unzugänglichkeit des Mysteriums für Vernunft gegenüber einer Religion ohne Mysterium der Offenbarung, steckt demnach für Leibniz, ohne noch auf Heilsinhalte Bezug zu nehmen, das weite Feld von Glauben ohne Vernunft und Vernunft ohne Glauben ab. Einer der verbindlichen Zugänge zum Anspruch von Offenbarung angesichts dieser Tradition Leibnizens ist Kants Standortbestimmung kritischer Vernunft. Ein anderer Gedanke hierzu ist Heideggers emphatischer Inbegriff von Offenbarung. Kants humanistisch-kritischer Ansatz lässt sich aber mit der Emphase Heideggers nur kontrastieren, nicht aber in Einklang bringen. Das ist zu zeigen. Zweitens, Ebbinghaus meldet einen distributiven Anspruch Kants an. Erinnerlich ist Julius Ebbinghaus nüchterne These, dass jedwede Wiederholung von Kants Versuch einer Kongruenz von geschichtlich manifester Offenbarung und universell erfahrungsgebundener Vernunft durch Kants eigene Methode der Synthesis hindurchzugehen habe, also einer Synthesis des Setzens des Daseins außer dem Begriff mit diesem relational oder modal restringierten Vernunftbegriff. Andernfalls würde die dem Menschen als Natur- und Geschichtswesen zustehende Relevanz des Sinnes von Offenbarung, welcher sich auf jene Handlungsvernunft des Willens bezieht, verunmöglicht. Demnach sei nach Ebbinghaus im Zeichen jener Synthesis von Natur, Geschichte und Handlungsintention der Sinn vorauszusetzen, dass, Zitat, vor aller Offenbarung für uns der Wille des sich Offenbarenden ein heiliger Wille sei. Ein Wille also, der mit dem Gesetze der Selbstgesetzgebung übereinstimmt, soweit Ebbinghaus. Mit Bezug auf die Affinität zu einem heiligen Willen als Movens einer extrem zu erweiternden Erfahrung hat Kant aber eine Alternative zwischen einem schwachen und einem starken Argument für vernünftigen Glauben bereitgestellt. Fürs Erstere, Schwache, dreht es sich vor allem um jenes Postulat praktischer Vernunft, welches zunächst mit Bezug auf bloß jeweils ein kollektives Subjekt, ob Person, Geschlechts-, Generations-, Kultur- oder Gattungsgemeinschaft gleich viel, das Zusammenbestimmen der Rationalität eines selbstgegebenen Gesetzes, also der Ratio essendi der Freiheit, mit der naturgeschichtlichen Empirie der Zwecke gewährleistet. Näher hin zum schwachen Argument Kants. Kants schwache These postuliert für die Absicht der Erreichbarkeit auch schon nur eines Schrittes im Zeichen des Inzentivs des Gesetzes, der Freiheit also im Zeichen der Koexistenz von Bedürfnis und Würde, genau das Zusammenbestimmtsein von Gesetz und gelungenem Zweck. Ein von Antagonismen freies Wesen möge als Garantie angesehen sein, das von uns vernünftig geforderte, nämlich die Würdigkeit, glückselig zu sein, mit der Würde des widerspruchsfreien, unwiderrufbaren Gesetzes der Freiheit, etwa sich selbst und seinesgleichen nicht zu schädigen, nicht die Sprache zu stören, zu lügen etc., zusammenzustimmen. Mit Bezug auf hinreichende Bestimmung der Religion als vernünftige Manifestation der Offenbarung hat Kant aber diese Art von moralischem Rationalismus gleichsam im Sinne einer Kritik der reinen praktischen Vernunft. Man höre Kants These von der Kritik der reinen praktischen Vernunft eine Absage erteilt. Einerseits würde die der praktischen Vernunft insinuierte Konzeption des unbewegten Bewegers die Erfahrung, also die Bonität von Handlungsfolgen, nicht erreichen. Heiliger Wille bliebe unbeteiligter Wille. Andererseits aber langten durchs Insistieren auf jene Reinheit die Bedingungen des Zusammentreffens von Offenbarung und der fürs Handeln offenen Naturgeschichte gegenüber einem derartigen heiligen Willen eben nicht hin. Es folgt viertens Kants eigene Kritik des schwachen Arguments. Die zureichenden Bedingungen, welche verhindern, dass Religion im Sinne Moses Mendelssohns als eines Vertreters von Aufklärungsstrategie bloß zur moralischen Vernunftreligion regrediert, sind jedoch abgesehen von ihrer Zusammenfassung dreierlei. Ich beziehe mich hier im Besonderen auf die zuletzt publizierten Vorarbeiten Kants zur Religionsphilosophie im Akademieband 23. Erstens, das prophetische Element mit dem Vorbehalt einer starken Interpretation der Auserwählung, was unterdessen für uns Zeitgenossen vor allem Auserwählung für das Heil zugunsten des Heils der Nichtgläubigen ist. Zweitens, das kultische Element, wie Kant sagt, für Kant vor allem aus dem Judentum stammend, dessen Realsymbolik gerade jeglicher Säkularisierung widerstrebt. Drittens, eine Kritik historischer Vernunft in der Interpretation von Tradition angesichts von so etwas wie Geschichtlichkeit von Offenbarung überhaupt. Und viertens, zusammenfassend hat Kant diese Momente auf das Verhältnis von Sprachausdruck und Schrift bezogen, etwa im Streit der Fakultäten, aber auch in der Religion innerhalb der Grenzen, was wir noch verstärken könnten, nämlich die Verbindlichkeit der Schriftinterpretation als entscheidendes Problem der Differenzierung eines mehrfachen Schriftsinnes, wie es etwa Esbrook präsentiert hat, im Verhältnis zwischen interpretativem und künftig interpretierendem Text vorzunehmen, wie das etwa Vincent de Campe in vielerlei Arbeiten zuletzt wie 1987 vorgelegt hat. Bei Verlust dieser Momente wird Offenbarung also nicht bloß zur Vernunftreligion reduziert, vielmehr läuft Sinn von Offenbarung Gefahr in eine Schere von neopaganer Ereignismanifestation und Flucht aus technologischer Manipulation unserer relational bedingten, also durch Tausch, Arbeitsteilung sowie durch wissenschaftlich vermittelte Zuteilungsansprüche bedingten Lebenswelt verkehrt zu werden. Ich gehe zu Kants starken Argument. Fünftens. Nun hat aber Kant über jene unendliche Postulatorik hinaus noch eine starke existenziale Version, deren empirischer Charakter der Verbindung von Faktizität und Handlungsmanifestation eben nicht bloß kollektiv vereinnahmt erscheint, vielmehr distributiv auf personale, geschlechtsspezifische, generationsbedingte, staats-, klassen- und rassenabhängige, schließlich weltbürgerlich gattungsrelevante Differenz welthistorisch hinausgelegt ist, also welthistorisch und nicht seinsgeschichtlich. Der Glückseligkeit zerheischende Zweck und die Verbindlichkeit der Spontaneität des wechselseitig einander Zufügens von Wohl und Wehe sind hier eben nicht auf ein einziges Subjekt, Individual- oder Gattungssubjekt reduziert, wie bei Heidegger, Husserl, womöglich bei Marx und Hegel auch. Dies ist vielmehr immer schon in relationaler Relevanz mehr noch auf die universale Verbindlichkeit des Anspruches des anderen, der anderen, des jeweils Nächsten hin spezifiziert. Also, wie gesagt, tauschbedingte, arbeitsteilungsbedingte und zuteilungsspezifische Gebrochenheit aller gelungenen Faktizität. Das Gelungene, die Bonität der Handlungsfolgen im herkömmlichen Statut der weiblichen Pflichten, vornehmlich gegen andere, über das Verdikt der Täuschung hinaus, die Förderung eben der Zwecke anderer, sei also im Element von Anonymität, von Massen- oder Klassengesellschaft zu je neuen Namensgebungen der relational verbindlichen Ansprüche durchzusetzen. Wir können drei Ansätze dieser starken Konzeption einer distributiven Synthesis bei Kant unterscheiden. Zunächst die Analogie zwischen unserem Heraustreten aus Eigennutz und Gottes Offenbarung aus Selbstgenügsamkeit, dann zweitens ein Versuch, unsere Selbstüberwindung gegenüber der Selbstverschlossenheit je anderer, auch entgegen bloßer Reziprozität, vorauslaufend zu betrachten. Und schließlich drittens mit einer primären, vor aller Verschlossenheit manifesten Dimensionierung der Bedeutung des Gott ist. Der Sinn dieser Bedeutung muss aber jetzt sein, eher habe sich Gott schon geoffenbart, als sich verschlossen. Sechstens, Beispiele für das starke Argument. Zunächst geht es also um Bonität der Handlungsfolgen mit Bezug auf eine wohl zu anthropomorphe Analogie des Aus sich heraustretens. Ich kann Ihnen leider die Zitate nicht ersparen. Zitat Kants: Hierbei denkt sich der Mensch nach der Analogie mit der Gottheit, welche ob zwar subjektiv keines äußeren Dings bedürftig, gleichwohl nicht gedacht werden kann, dass es sich selbst verschlösse, sondern das höchste Gut außer sich hervorzubringen, selbst durch das Bewusstsein ihrer Allgenugsamkeit bestimmt sei, welche Notwendigkeit am höchsten Wesen von uns nicht anders als moralisches Bedürfnis vorgestellt werden kann. Das ist hier aus über den Gemeinspruch. Es geht aber nicht an zur Vermeidung der bekannten Leibniz-These, dass kein Gott ohne das Sein der Schöpfung sei, der Autarkie Gottes, die Würde des Heraustretens aus sich als Folge, sein in sich Bestehen als Grund zu attribuieren, ohne uns nach den Gesetzen eben unserer eigenen primären Wirksamkeit mit Bezug auf die Freiheit des aus sich Heraustretens Gottes an sich und für uns gefragt zu haben. Ohne diese kritische Frage ist Version 1 zu anthropomorph, das Menschenmögliche zu denken und zu erreichen. Zweitens, mit Bezug auf die geschichtlich manifesten Prozesse liege es an der Intention der Handelnden, so von sich abzusehen, dass an diesen sowohl der Antagonismus der Naturdynamik als ungesellige Geselligkeit, als auch der Antagonismus der Geschichtsprozesse zur Souveränität der Befreiung jeweils Unterdrückter zu führen habe. Hier geht es um, wie Kant sagt, Hoffnung auf bessere Zeiten, zunächst einmal ohne Reziprozität und dies einmal und einmal für endgültig. Ich zitiere, bei dem traurigen Anblick nicht sowohl der Übel, die das menschliche Geschlecht aus Naturursachen drücken, als vielmehr derjenigen, welche die Menschen sich untereinander selbst antun, erheitert sich doch das Gemüt durch die Aussicht, es könne künftig besser werden, und zwar mit uneigennützigem Wohlwollen, wenn wir längst im Grabe sein und die Früchte, die wir zum Teil selbst gesät haben, nicht einernten werden. Zitat Ende. Dieses aus dem Gemeinspruch stammende Zitat hat im Übrigen Karl Kraus in der Fackel am 23.05.1918 in einem bekannten und immer noch lesenswerten Poem über den Frieden präsentiert. Drittens hat Kant in der Vorrede zur Religionsschrift die Synthesis des Gott ist als immer schon herausgetreten sein mit Bezug auf unsere mundane wechselweisen Bestimmungen des Heraustretens nun bündiger in Vereinbarung von Zweckverfolgung, Gesetzesbestimmung, distributiv an je verschiedene Instanzen, also dem erfahrungsbestimmten Status des Gattungswesens zugewiesen. Ich zitiere, der Satz, es ist ein Gott, mithin, es ist ein höchstes Gut in der Welt, ist ein synthetischer a priori, der, ob er gleich nur in praktischer Beziehung angenommen wird, doch über den Begriff der Pflicht, den die Moral enthält, hinausgeht und aus dieser analytisch nicht entwickelt werden kann. Mache das höchste in der Welt mögliche Gut zu deinem Endzweck, ist ein synthetischer Satz a priori, der durch das moralische Gesetz selbst eingeführt wird und wodurch gleichwohl die praktische Vernunft sich über das Letztere erweitert, welches dadurch möglich ist, dass jenes auf die Natureigenschaft des Menschen, sich zu allen Handlungen außer dem Gesetz noch einen Zweck denken zu müssen, bezogen wird, welche Eigenschaften ihn zum Gegenstand der Erfahrung macht, und ist nur durch die Erkenntnis der Bestimmungsgründe einer freien Willkür in der Erfahrung möglich. Das also vielleicht die radikalste Form der Kritik der reinen praktischen Vernunft und zugleich auch der Kritik eines bloß moralischen Begriffes der Offenbarung. Während in der schwachen Argumentation des Postulats der praktischen Vernunft also die Zusammenstimmung zwischen Bedürfnis und Würde nur eine jenseitig orientierte Zuständigkeit im Sinne der Rationalität eines unbewegten Bewegers ermöglichte, ist nun diese Verbindlichkeit eines persönlichen Gottes dazu angetan, die Erreichung des höchsten Guts auch in mundaner, dynamischer Konkretion, allerdings unter der Bedingung der Dechiffrierung des bösen Prinzips, zu zeigen. Das Letztere wäre ein eigener Vortrag und kann hier nicht vorgestellt werden. Ich fasse zusammen und komme zum Punkt 7 unseres ersten Gedankens. Damit sich aber dies nunmehr starke Postulat des Primats des Heraustretens nicht bloß als imaginative Fiktion erweise, zeigt Kant vier Momente zur Erfüllung des Sinns von Offenbarung, namentlich ihrer in Schrift niedergelegten Sprache auf, welche mit Geschichtshermeneutik zusammenstimmen müssten. Ich habe auch diese Untersuchungen zur Geschichtshermeneutik Kants hier aussparen müssen. Vielleicht könnte man allerdings bemerken, dass Otts Betrachtung des Maßstabes unserer philosophischen Untersuchungen, nämlich die weltgeschichtliche Betrachtungsweise, eben auch ein Maßstab, zumindest für Kant, der hermeneutischen Geschichtlichkeit zu sein hat. Es sind hier also diese vier Punkte in Betracht zu ziehen. Erstens, für die selbstlose Manifestation Gottes in der Geschichte bedarf es demnach einer Geschichtsinterpretation, die sich als Wahrsagende zu dieser prophetischen aufklärend verhält. Dies impliziert auch einen Rückbezug der Geschichtlichkeit auf Trivialgeschichte, die sich Kant nie erspart. Zweitens. Für Offenbarung bedarf es einer unserer Pragmatik verwandelnde Manifestation der Kunstästhetik des Erhabenen im Kult. Zu folgern ist, kultlose Religion ohne Einstimmung der aus Reziprozität befreiten Wechselbeziehung, namentlich mit Bezug auf die Sorge um den Tod der anderen, Nächsten, zerstört unsere wie immer verfallene Kontingenz, ebenso wie die Wirksamkeit unserer Freiheit im Gott-Welt-Verhältnis. Den Tod Gottes am anderen, Nächsten kultisch begreifen, heißt dann die Auffüllung der Leiden Gottes, sein an uns manifestes in die Fremde gehen, das heißt wir leiden wie dann, nicht mehr pervertieren, heißt also unser Hervorbringen selbst die der Schrift anheimgestellte Sprache an der Gottheit entsprechend ihrer ursprünglichen Offenbarung auszurichten und abzumessen. Kultisches Gedächtnis heißt dann im Sprach- und Schriftgebrauch angesichts je früherer Gänge in die Fremde als Vorbereitung für je folgende Gänge in die Fremde zu ertragen. Drittens, Gott manifestiere sich demnach nur im Wiederholen derjenigen Vernunftgeschichte, der gegenüber die berühmte Formel, das Aufheben des Wissens zugunsten des Glaubens, also der Bestimmung der Bonität der Handlungsfolgen, sehr oft subjektivistisch, pietistisch missverstanden. Das ist das übliche Kantverständnis gewesen. Viertens, Gott manifestiert sich demnach in der Spannung zwischen dem interpretativen Text der kanonischen Überlieferung und der vierfach auslegbaren Schrift in jedem zu erweiternden interpretierenden Text, der die Profanierungen wieder kritisch in die tiefen Dimensionen und Gestaltungen des ursprünglichen Textsinnes, also auch des theologischen, einzubeziehen vermag. Hierbei muss sich zeigen, wie sehr und ob überhaupt ein poetischer Text einen interpretativen Text der Offenbarung zur Gewinnung jener Affinität ersetzen kann. Und dies führt uns zum zweiten Hauptgedanken. Wir sind schon über die Hälfte unseres Gedankengangs hinaus. Emphatische Offenbarung mit Blick auf Heidegger. Erstens, die vertauschten Fronten Franz Rosenzweigs. Im Jahr seines Todes rezipiert Franz Rosenzweig, wie Sie wissen, gegen Cassirers Achse von Weltbürgertum und Akademismus die Perspektive der vertauschten Front. nicht die deutschen humanistischen Gelehrten der akademisch anerkannten Verbindung von Lebensphilosophie und Phänomenologie, die Simmelschäler und Kassierer, hätten den großen jüdischen Wurf der Neugewinnung lebendiger Existenz gegenüber der Aufklärungsgelehrsamkeit fortgesetzt. Es sei vielmehr neben Cohen, Heideggers, auch von Brentano stammende Revision des akademischen Neukantianismus, welche den Anspruch jüdischen Existenzdenkens von Feuerbach zu Buber, Cohen und im Rosenzweig neu in die Wege geleitet habe. Dadurch sei der gelehrte Humanismus schal und akademisch, die Neuübernahme der Leibnizischen Grundlegung wissenschaftlicher Metaphysik durch das Verhältnis von Geschichtlichkeit und dem Sinn der Gleichursprünglichkeit unserer und Gottes Existenz, mystischer Sinn bei Leibniz herausgefordert, vor allem aber ein expressionistischer Ansatz zur Wiederaufnahme der Frage Nietzsches nach dem kulturellen Sinn von Wahrheit gewonnen. Zweitens, Herausforderung der Indifferenz des Seins. Allerdings geht die von seinerzeit Arnold Metzger vorgestellte Transformation der Einheit der beiden metaphysischen Grundfragen nach höchstem Seienden und Seienden als solchen Ganzen in die letzte Figur der Metaphysik des sich selbst befragenden Daseins nicht klaglos vonstatten, um es kurz zu machen, es wäre eine eigene lange Abhandlung. Gajo Petrovic hat Heidegger nicht nur Inkonsequenz in der Hierarchisierung der drei Fragen vorgeworfen, der drei Fragen erstens nach Grundverfassung des Daseins als Zeitlichkeit, zweitens nach Sein des geschichtlichen Daseins als Lichtung seiner selbst und der kategorialen Mannigfaltigkeit zumal und drittens dem Sinn von Sein des Daseins als sogenannte seinsgeschichtliche Differenzierung der ontologischen Differenz. Dies also vorgeworfen, in vielmehr noch auch einer Reihe von Ungereimtheiten mit Blick auf Marxens Theorie der Entfremdung im Verhältnis von Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit, etwa in der Bogenspannung von Arbeit, Arbeitsteilung und Tauschformen geziehen. Vordringlicher jedoch als diese Vermengung von Indifferenz und Verfallenheit hier, eigentliche und uneigentliche Interpretation da, ist Heideggers selbst geforderte Übernahme und angebliche Tieferlegung der sogenannten Temporalität des Seins selbst. Diese betrifft einerseits die Krux von Kants Zeitlichkeitsanalyse, da die Voraussetzung all unserer logischen Bestimmungen, also die Synthesis oder Modifikation der Synthesis, erst den zeitlichen Sinn von Dasein, Geschehen, Zusammensein ermöglicht. Andererseits von Augustins Konzept der Solizitierung von Sorge, Herausforderung der vom platonischen Augustin oder aber Aristoteles als Sein gelesener Indifferenz. Also diese beiden Perspektiven, die Herausforderung der Indifferenz des Seins und auf der anderen Seite die Tieferlegung mit Bezug auf die von Kants Zeitlichkeitsanalyse längst eingeleitete Fragestellung der Begründung unserer kategorialen Rationalität von Seiten einer pragmatischen Dimensionierung ist einzuklagen. In diese Präsenz, nämlich der des Seins als Indifferenz, vermögen wir unsere sonst anthropomorphe Differenz von Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit, aber erst durch List der Evozierung in einem Schematismus des Seins näherhin in Beanspruchung des Wesens von Präsenz, als durch aktive Einbildung unserer temporalen Projektion hineinzutragen. Drittens, Verfehlung im Zeichen von Logos-Vergessenheit. In anderem Zusammenhang habe ich gezeigt, wie im Verzicht auf die Vollgestalt der Logik näherhin der Transformation der aussagenlogisch orientierten Schematen von Dasein, Geschehen, Zusammensein aus pragmatischen Relationen in logische Funktionen Heidegger gegenüber Kant einen Verlust der Handlungsformen ihres theoretischen Sinnes eingehen muss. Also der theoretische Sinn der Handlungsformen ist nach Kants Reflexion 5008 nichts anderes als Freiheit, Ursprung und Zukunft, eine temporal gespannte Struktur, die es mehr als sonst in der zweiten Frage Petrovics zu beachten gibt. Mehr noch aber mit Bezug auf die pragmatischen Potenzen, wie die schon genannte Arbeitsteilung, wie Tausch oder wie die Formen der Eigentümlichkeit, wie sie in der Zeugverbindlichkeit vermittelt ist, angegeben sein müssten, also jener Potenzen von Freiheit, die nun Kant verzeichnet hat. Demgemäß bedeutet das Fehlende für Heidegger dann den Verlust der logischen Transformationsstrukturen zur Auflösung der zweiten Frage Petrovics, also des Verhältnisses der Daseinseinheit und dessen Sein mit Bezug auf die kategoriale Mannigfaltigkeit. Zweitens, das Verfehlte meint jedoch Heideggers Verzicht auf die Vollstruktur der existenzialen Relationen, die wertbestimmte Arbeitsteilung tauscht, zugunsten technisch zu handelnder Eigentümlichkeit bei Einklagung jener weiteren Relationen anhand und zugunsten der als Indifferenz herausgeforderten Seinsgeschichte, also etwa von Energeia bis zum Tausch des anderen Anfangs. Die halbweltlich, ich nenne es so, unterschlagene Vollstruktur unseres Weltbezugs wird somit holistisch als Komplement der Seinsgeschichte dem für uns Unvordenklichen aufgebürdet. Hierbei ist zuletzt drittens das Verfehlende, gerade die Zumutung, besonders gegenüber Kant, auch dessen Offenbarungsbezug auf praktische Vernunft, jetzt im eng geführten halbweltlichen Verhältnis von Verborgenheit und ekstatischem Heraustreten, dem eigenen existenzialhermeneutischen Konto der verfallsbedingten Kontingenz als eigentliches Ereignis gut geschrieben. Viertens, Verzicht auf Erschließung augustinischer Uneigentlichkeit. Das lasse ich vielleicht aus, weil es in eine Weiterführung der Kritik Heideggers uns brächte, was wir nun in einer tiefen Hermeneutik erst präsentieren sollten. Vielleicht bloß das Resultat dieser Untersuchung. Welt sei aufgrund dieser Formen des Verfehlenden als Ereignis des Wechselverhältnisses von Offenheit und Verborgenheit im fiktional projizierten Seinsgeschehen bloß auf der Basis jener Halbwelt im Ausschluss der Faktizität von Tausch gegenüber Werk und Zeug errichtet, deren Ergänzung durch sich konkretisierende Seinsgeschichte eine erschlichene Verfügung, das ist meine These, derartigen Prozesses einerseits und der als Bewegtheit des Geschehens, nämlich eines darin die Metaphysik hinterfragenden Volkes andererseits darstellt. Nicht mehr Metaphysik kreiert also ein Volk, wie etwa noch bei Hegel, vielmehr diejenige angebliche Metaphysik hinterfragung, welche die Differenz zwischen als Welt projizierter Halbwelt und deren unvordenkliche Voraussetzung zu einem führerstaatlichen Gesamtkunstwerk jetzt im Zeichen der Wiederholung neuerdings erhobener Poesie konkretisiert. Fünftens, zum Verhältnis von kritischer und emphatischer Offenbarung. Es sind hier drei Schritte zu beachten. Führte erstens schon der Weg aus der privaten Existenzanalyse zur öffentlich-geschichtlichen Präsenz, zur Übernahme des Schicksals eines Volkes zu einer in sich verkehrten, weil voll auf halbweltlich reduzierten Zusammenbindung von Uneigentlichkeit und Eigentlichkeit im Zeichen nationellen Gesamtkunstwerks bei Preisgabe eines umfassenderen, auch weltgeschichtlich relevanten Gottes, wie schon im expressionistischen Modell von Sein und Zeit angedeutet, durch Preisgabe des weltbürgerlichen Geschichtsverständnisses dokumentiert. So blieb zweitens der romantischen Revision und Umkehrung der Schlegelschen und Schillerschen Wahrheit des Ganzen gegenüber Kants kritisch-politischem Anspruch die Täuschung in der Heideggerschen Version nicht erspart, da nämlich seinsgeschichtliche Erinnerung jene politisch-englische Halbwelt und ihre nationalsozialistische Wiederholung nun als nihilistische Manifestation des Willens zur Macht erwiesen habe, sei jetzt das Zwiegespräch im Anspruch der Sprache zwischen Denker und Poesie zur Herbeirufung eines ekstatisch erfahrenden ausstehenden Befehles Gottes nicht ohne Wiedererweckung der griechischen Erbschaft Deutschland als Herz der Völker im prophetischen Ausblick eräugnen, ereignen, auszurichten. Das also eine Wiederholung der von Heinrich Heine angekündigten Fehlformen der Deutschen mit Bezug auf das, was etwa Schiller und Schlegel gegen Kant in Ermangelung eines politischen Engagements angehört hatten. In dieser Not erzwingt sich drittens die Selbstbescheidung aus der Spannung zwischen dem Ferment des Willens zur Bildung und dessen postmoderner Zerstreuung ein nahe Verhältnis zum täuschend getäuschten Ereignishaften. Von Neuem gehe es nämlich darum, hier Zitat Heidegger, im Fremden das Eigene und aus dem Unterschied beider das Wesenhafte zu vernehmen. Zitat Ende. Kurz, einer nicht abgearbeiteten logischen Reflexion herkömmlichen spekulativen Naturalismus, nämlich des Reduplizierten im anderen bei sich Seins, die Schicklichkeit des Sagens täuschend genug und zwar ohne Kehre abzukaufen. Die emphatische Aneignung im Kult des spiegelspielenden Dinglichkeit, der Dinglichen, die hermeneutische Aneignung in der Prophetie, schließlich die emphatische Aneignung hinterfragter christlicher und jüdischer säkularisierter Tradition, die Aneignung von sakrosankter Schrift mit Bezug auf eine dem je eigenen Volke zugeeignete Weltergreifung unterbietet jedoch jene Kriterien, welche kritische Vernunft im Angesicht der Offenbarung für sich beansprucht, nämlich der Kult je eigener Sterblichkeit im Taumel ortsgebundener, wohnraumorientierter, binnenweltlicher Dinglichkeit in blinder Sorge gegenüber dem Tod der anderen unterbietet praktischen Tausch, Gebundenheit an uneigentliches Verfallen, Verlust des positiven Sinns für Fremde. Die Abspannung gegenüber der Prophetie im Ersetzen durchs Dichterische unterbietet jene Verbindung wahrsagender und monumentalischer Geschichtsbetrachtung, deren Orientierung gegenüber dem Frieden und sowohl als auch pragmatische Vorkehrungen in den Dienst moralisch orientierter, also der Täuschung enthobener Tauschformen nehmen heißt. Prophetie selber jedoch verirrt sich, namentlich im Überfordern des Dichterischen als Brücke zur heilsgeschichtlichen Homilie, durch jene Gewalttat der Textverfremdung, welche die säkularisierende Reduzierung der Arten des Schriftsinnes poetisch überhöht, wie etwa im Vorbeigang Gottes ausgedrückt. Die dem menschlichen Idiom hier gegenüber Gott beanspruchte Kapazität, nämlich im Auffüllen der Leiden der Gottheit eine dem Ursprung des Offenbarenden heraustretend gerade nicht verfügbare Freiheit zu übernehmen. Dieser unserer Spontaneität des in die Fremde Gehens wird vielmehr durch Täuschungs-, Ersatz- und Aneignungsstrategie des homiletischen Wortes durch Poesie gerade die größtmögliche Intimität benommen, auf deren Magie von Bacon warnend verwies, wenn er sein Veto gegen Ersatz unserer offenbarungsorientierten Vernunft durch poetische Imagination erhob. Demnach ist das von Heidegger angeeignete Idiom des deutschen Messias zweifache Verfälschung von Ankunft und von Weigern Gottes, die gerade nicht im Selbstbezug auf den eigenen Volkscharakter auszuweisen ist, vielmehr jetzt noch einmal in Anbetracht und mit Bezug auf ein fremdes Volk, in dem Leiden sich erst eine dem Heil zugeneigte Population zu begeben hat, auszumachen wäre. Zum Punkt 6, die täuschende Vereinnahmung eines interpretativen Textes. Heideggers Beanspruchung eines interpretativen Textes nach Martin de Comte, näherhin des Grundtones des deutschen Seiers, beraubt demnach Gegenwart Gottes eines von seiner Identität zerstreuten und verlorenen, ja von der Vernichtung seiner physischen Existenz, seines Kultes, seiner Tradition und heiligen Schriften stehenden Volkes. Der Text ist aus der fünften und sechsten Fuge der Beiträge und ist, um mit Paul Celan zu sprechen, Todesfuge. Hier vom Ereignis von 251 an. Diese Todesfuge holt sich aus dem Fremden das Eigene und sein eigenes Dasein selbst als eschatologischen, also den vierfachen Schriftsinn einholenden, interpretativen, hier überlebenden, auferstehenden Text. Ich zitiere Heidegger: Ein Volk ist nur Volk, wenn es in der Findung seines Gottes seine Geschichte zugeteilt erhält, jenes Gottes, der es über sich selbst hinaus und hinweg zwingt und es so in das Seiende zurückstellt. Seite 38. Dasein, was ist es anders als die Gründung des Seins dieser Seienden, der zukünftigen, des letzten Gottes? Wesen des Volkes gründet in der Geschichtlichkeit der sich gehören. Man beachtet die Selbstidentifikation des sich aus der Zugehörigkeit zu dem Volk. Aus dem Ereignis, worin diese Zugehörigkeit geschichtlich sich gründet, entspringt erst die Begründung, warum Leben und Leib, Zeugung und Geschlecht stammen, im Grundwort gesagt die Erde, zur Geschichte gehören und in ihrer Weise wieder die Geschichte in sich zurücknehmen und in all dem nur dem Streit von Erde und Welt dienstbar sind. Die einfachsten, aber äußersten Gegensätze wird dieser Gott über seinem Volk aufrichten. Wir kennen diesen Grundton aus dem Deutero-Isaiah. Als die Bahnen, auf denen es über sich hinauswandert, um sein Wesen einmal noch zu finden und den Augenblick seiner Geschichte auszuschöpfen. Daneben wird das Massenhafte, alle Ränke seines Tobens loslassen und als Unsichere und Halbe dieses nur mit dem bisherigen sich tröstende abschwemmen. Mit dem Tod dieses Gottes fallen alle Theismen dahin. Die Vielheit der Götter ist keiner Zahl unterstellt, sondern dem inneren Reichtum der Gründe und Abgründe in der Augenblickstätte des Aufleuchtens und der Verbergung des Winkens und letzten Gottes. Hier geschieht keine Erlösung, das heißt im Grunde Niederwerfung des Menschen, sondern die Einsetzung des ursprünglichen Wesens, Daseinsgründung und das Sein selbst. Die Anerkennung der Zugehörigkeit des Menschen in das Sein durch den Gott, das sich von seiner Größe nicht vergebene Eingeständnis des Gottes des Seins zu bedürfen. Zitat Ende. Also Inspiratio Magna eines neuesten eines neuesten Bundes zwischen Gott und Menschen. Nun komme ich zum Abschluss. Siebtens, Spekulation zum Mittelwesen des Seins und kritische Reminiszenz. Offenbar ist die Spekulation über das Mittelwesen der Verfügung und des Austrages des Ereignisses im Übergang von Schellings Naturalismus und dessen Geschichtskonzeption so dominant, dass Heidegger gerade das Interpretationsraubes nicht einsichtig ist, wie die verfehlte Heilszuwendung jüdischer und christlicher Tradition zu einer Überholung und Aneignung des Fremden unter Verlust des Leidens und des Fremdegehens und Zerstörung des Todes Gottes zur interpretierenden Ergänzung je eigener Halbwelt aufgebraucht wird. Dieser emphatischen geschichtlichen Stiftung neuer Offenbarung ist immer noch die kritische zur Gewinnung neuer Öffentlichkeit durch Kants weltgeschichtliche Betrachtung, in die allerdings mühsame Rezeption der Aufklärungsfortsetzung entgegenzuhalten, um nicht der Verführung anheimzufallen, aus poetischem Überschwang der Offenbarung den magischen Stempel imaginativer Fiktion je eigener Superiorität, welche sich der Bescheiden des in die Fremde gehenden Leidens entzieht, eben in sein aufzutreten. Kritische Betrachtung der Offenbarung also deshalb, damit nicht Nietzsches deutsches Verhängnis, nämlich Überpflanzung christlichen Mythos ins deutsche Herz, durch Heideggers Emphase zur Perversion der Überpflanzung der Anima Naturalica Judaica ins deutsche Gemüt entartet. Kritische Einübung in Anbetracht der Perversion von Offenbarung könnte man im Distanzieren dieser Emphase zwischen Sistierung sowohl des Egoismus Gottes als auch unzeitgemäßer Todesverkündigung lernen, bevor Achtung des Sinnes von Offenbarung in die Doktrinäre überzugehen ist, welche Kant auch die dogmatische nennt. Hier wäre es der Mühe wert, der Leibnizischen Revision der tridentinischen Dogmatisierung eine unserer Fremdbestimmung entsprechende Alternative der Heilsverkündigung entgegenzusetzen, welche die Emphase von Heilsegoismus und elitärer Ereignismagie zumal zu überwinden vermag. Ich danke für Ihre Geduld. Bene, mi sembra che la relazione del professor Benedict sarebbe molto stimolante, purtroppo noi non abbiamo molto tempo per fare una discussione, intanto facciamo ora un piccolo intervallo di circa un quarto d'ora, poi vediamo, poi abbiamo tre comunicazioni, vediamo se c'è anche un ritaglio di tempo per la discussione, ma penso che sarà difficile, va bene?